Der 26.09. war nicht nur durch die offizielle Einstellung des passiven Widerstandes ein ernster Tag für unser Volk, sondern noch viel mehr durch das Vorgehen Bayerns an diesem Tage. Die bayerische Regierung ernannte Herrn von Kahr, eben den ausgesprochenen Vertrauensmann des Kronprinzen Ruprecht, der sich am 8.11. als Statthalter der Monarchie bezeichnete, zum Generalstaatskommissar. Nun verstand ich vollends das Streben des Kronprinzen, die Kampfverbände hinter Herrn von Kahr zu stellen. Für mich war dessen Ernennung umso bedeutungsvoller, als ich die Zusammenhänge zwischen ihm, der Bayerischen Volkspartei, Alldeutschen und Skaldenkreisen und den von ihnen beeinflussten sogenannten vaterländischen Verbänden nur zu gut kannte. Auch wusste ich, dass Kronprinz Ruprecht die Weisung an die deutschen Offizierverbände in Bayern gegeben hatte, sich hinter Herrn von Kahr zu stellen. Mir war ein Schreiben des ersten Vorsitzenden des Verbandes der Bayerischen Offizierregimentsvereine vom 29.09.1923 an sämtliche Vereinsvorstände bekannt geworden, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Es lautete: Seine Majestät der König haben am 27. September den ersten Vorsitzenden der drei Offizierverbände den Wunsch und Befehl bekannt gegeben, dass er erwarte, dass die ehemaligen Offiziere eingedenk ihres Fahneneides sich rückhaltlos hinter Generalstaatskommissar von Kahr und in militärischen Dingen hinter den Landeskommandanten General von Lossow stellten, der sich bedingungslos dem Generalstaatskommissar zur Verfügung gestellt hat. Unser allerhöchster Kriegsherr unterstützt mit der Weisung ebenso wie die Vereinigten Vaterländischen Verbände Bayerns, denen die Offizierverbände angehören, rückhaltlos den Generalstaatskommissar in Verfolg der vor wenigen Tagen im NDO, dem Nationalverband Deutscher Offiziere, von SM geäußerten Ansicht, es handele sich jetzt nicht um dynastische Fragen, sondern um das Wohl des bayerischen und deutschen Vaterlandes. Der erste Vorsitzende, gezeichnet von Tannstein, Oberst AD. Der Landesverband Bayern des Nationalverbands Deutscher Offiziere hatte am gleichen Tage die gleiche Weisung an seine Mitglieder geschickt, zu denen auch Offiziere gehörten, die zum Beispiel dem Könige von Preußen den Eid geleistet hatten, und hinzugefügt: SKH ist für die bayerischen Offiziere der König von Bayern, für die außerbayerischen Offiziere der Vertreter des monarchischen Prinzips, zu dem sich die Angehörigen des NDO bekennen. Der Fahneneid ist daher für alle Offiziere bindend, er ist dem König geleistet, und es ist kein Unterschied, ob dies der König von Preußen oder der König von Bayern ist. SKH, der Kronprinz, verfolgt mit diesen Befehlen keine selbstsüchtigen Pläne. Er steht wie die Mehrheit des bayerischen Volkes unbedingt hinter dem Generalstaatskommissar von Kahr. Es geht heute, wie SKH in seiner Rede im NDO klar ausgesprochen hat, nicht um dynastische Fragen, sondern es geht um das Schicksal von Land und Reich. Gezeichnet von Rauchenberger, Generalleutnant und erster Vorsitzender. Diese Auffassung vom Fahneneid war recht jesuitisch. Die Stellung des Generalstaatskommissar von Kahr war eigenartig. Er hatte von der bayerischen Regierung die volle Regierungsgewalt erhalten, sie selbst aber blieb voll im Amte. Der Generalstaatskommissar war sozusagen das Schild geworden, hinter dem die bayerische Volkspartei, die Anhänger des Hauses Wittelsbach und Rom ihre dunklen Pläne durchführen wollten. Dies hatte sich gewandelt. Die separatistischen Absichten in Bayern waren durch den Fuchs-Machhaus-Prozess in Misskredit geraten. Es schien einfacher, unter Ausnutzung der Unzufriedenheit und Verzweiflung des Volkes und des sich regenden deutschen Lebenswillens, die römischen Ziele nachdrücklicher dadurch zu erreichen, dass Kronprinz Ruprecht von Bayern, sei es als Reichsverweser, sei es als Kaiser, nach Berlin geführt wurde. Der Ruf »Los von Berlin«, der bis dahin nur allzu oft in München zu hören war, wandelte sich in den Ruf »Auf nach Berlin«. Ich hätte mich hierüber freuen müssen. Der Ruf begrub den Separatismus als solchen. Mir aber war doch bei diesem Ruf etwas unheimlich zumute, zu tief hatte ich in die Verhältnisse geblickt. aber ich wusste, dass Adolf Hitler auf dem Posten sein würde. Ihm hatten am 25.09. Oberland und Reichsflagge die politische Führung übertragen. Eine Tatsache, die die bayerische Regierung und alsbald den Generalstaatskommissar von Kahr zunächst in ihrem Widerstand gegen die völkische Bewegung bestärkte. Generalstaatskommissar von Kahr verbot die für den 27.09. angesetzten Massenversammlungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Die Geschichte dieser Zeit muss noch im Besonderen geschrieben werden. Was bezweckte die Revolte der Schwarzen Reichswehr unter Major Buchrucker in Küstrin am 1.10.? Wer stand hinter diesem? In wessen Auftrage handelte er? Wie waren etwaige Verbindungen des Generals von Seeck zu ihm? Ich sehe in diesen Zusammenhängen nicht klar. In jenen Tagen wurde das Streben Poincarés, Deutschland zu zerschlagen, immer offensichtlicher. In dem besetzten Gebiet, zunächst in Düsseldorf, loderte von Frankreich und Belgien unterstützt der Separatistenaufstand auf und griff allmählich weiter um sich. Sollte Frankreich die Rheingrenze erhalten, falls die Pläne der römischen Verschwörer in Deutschland gelingen sollten? In Mitteldeutschland, in Sachsen und Thüringen regten sich die Kommunisten, die damals auch noch in den Regierungen Sachsens und, ich glaube, auch Thüringens saßen, gegen das faschistische München. In Berlin war der Reichskriegsminister mit der vollziehenden Gewalt beauftragt. Die Erregung im Volke stieg immer höher. Immer mehr Deutsche sahen in Herrn von Kahr den Retter aus völkischer Not. Ich hielt in jenen Tagen noch einmal eine Ansprache in dem Völkischen Kampfbund. Es sollte auf lange Zeit hinaus die letzte sein. Ich habe nicht die Absicht, heute Abend zu sprechen. Der warme Empfang, die schönen Stunden, die ich hier verlebte, machen mir zur Pflicht, Ihnen zu danken. Wer wie ich das Entstehen der Reichsflagge, ihren heftig fortschreitenden Werdegang und ihre jetzige Entfaltung gesehen hat, der weiß, wie groß die Arbeit ihrer Führer, wie fest und einheitlich ihr Gefüge und wie groß ihre Zukunft ist. Der Gedanke der Wehrhaftigkeit hat sie, Kameraden, zusammengeführt. Wehrhaftigkeit ist die Grundlage des Bestehens jedes Volkes und Staates. An erster Stelle des deutschen Volksstaates mit Nachbarn wie Frankreich und dem bolschewistischen Russland, die bar jeder höheren Lebensauffassung nur Gewalt, Vergewaltigung und Befriedigung ihrer Selbstsucht und ihres Rauschbedürfnisses kennen. Wehrhaftigkeit ist nötig für ein Volk, das Sklavenketten brechen und sich das Edelste erkämpfen will, was ein Volk besitzt: Unabhängigkeit und Freiheit, Selbstbestimmungsrecht nach außen und innen, eigene Staatspersönlichkeit beruhend auf Blut und Volkstum.